Kundgabe 5738. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.8.1953. Geistiger Fortschritt durch Selbstüberwindung. Einen gewaltigen Fortschritt zu machen in der geistigen Entwicklung fordert auch eine gewaltige Selbstüberwindung, einen starken Willen und einen kräftigen Glauben. Ihr werdet schwerlich vorwärts kommen, so ihr nicht eifrig danach strebet, so ihr euch gleichgültig verhaltet, wenn es gilt, euch kämpfend einzusetzen, sei es gegen eure eigenen Begierden oder auch gegen alles, was euch hinderlich ist, zum seelischen Ausreifen. Ihr müsstet euch stets das Ziel vor Augen halten, um euch dadurch selbst anzuspornen, zu unausgesetztem Ringen und Streben. Ihr dürfet euch keinen Selbsttäuschungen hingeben, dass ihr euch höher einschätzet, als es eure Seelenreife zulässt. Ihr müsstet scharfe Kritik üben an euch selbst. Und erst, wenn ihr eure Fehler und Schwächen erkannt habt, gehet ihr gegen diese vor. Es erfordert dies einen starken Willen, der aber immer Kräftigung erfährt durch den Anruf Jesu Christi, weshalb ihr auch über einen starken Glauben verfügen müsstet. Alles könnet ihr erreichen mit seiner Hilfe, so auch einen hohen geistigen Fortschritt, ein Überwinden eurer selbst und ein ständiges Vermehren eurer Liebekraft, die dann auch alles zu Wege bringt, was ihr anstrebet. Doch keinen Schritt vorwärts gelanget ihr ohne Kampf, ohne Liebetätigkeit und ohne Gebet. Denn Liebe, Wirken und Gebet sichern euch den Zusammenschluss mit Gott und also auch schon einen weiten Vorsprung zur Höhe. Denn die Annäherung an Gott ist das Ziel, das ihr erreichen sollet, so dass euch auch dann jeglicher Kampf leicht wird und euch immer den Sieg eintragen wird. Was ihr selbst nicht vermöget, das wird möglich durch Liebeswirken und Gebet. Und darum habt ihr stets diese beiden sicher wirkenden Mittel, wenn es euch ernstlich daran gelegen ist, einen geistigen Fortschritt zu erreichen. Und nur den Willen müsstet ihr aufbringen, euch im Gebet an Gott zu wenden und durch Liebeswirken euch seine Liebe zu erringen. Dann kann euch nichts mangeln. Dann habt ihr selbst den Erfolg gewiss. Und nur die Tiefe eures Glaubens bestimmt die Länge der Zeit, in welcher ihr euer Ziel erreicht. Und dass euer Glaube und euer Wille gestärkt werde, das brauchet ihr euch nur von Jesus Christus zu erbitten. Ihr brauchet nur euch der Gnaden seines Erlösungswerkes zu bedienen, die jegliche Schwäche beheben und auch Erfolg verheißen. Denn er gibt allen Kraft, die ihn anrufen, weil sie an ihn glauben. Amen.